Ich arbeite so hart an meinen Songs und liebe sie richtig. Ich mache mir Sorgen darum, wie sich Eltern um ihre Kinder sorgen. So spricht ein Musiker, ein Songschreiber, für den die Musik der Mittelpunkt seines Lebens ist. Er ist kein Star, keine Berühmtheit, er wirkt eher scheu. Und um diesen Eindruck noch zu verstärken, verbirgt er sich häufig hinter Künstlernamen, die seine Identität verschleiern. Sein richtiger Name ist Will Oldham. Er stammt aus Louisville in Kentucky und diese Gegend hat seine Songs geprägt. Folk and Country klingen mehr als deutlich an. So ist es auch kein Wunder, dass Johnny Cash vor kurzem eins von Will Oldhams Kindern adoptiert und diesen Song aufgenommen hat. Paul Baskerville stellt Will Oldham, den Mann mit den vielen Namen, vor. I know the sun's about to come up. I close my eyes anyway. My mouth is dry and the sheets are cold, and we'll be still come break of day. You called me up just to surprise me, to hear my voice, see what I'd say. I only whispered then hung up. I whispered wait till break of day. At the break of day, I'm ending all of it. And so don't say you've had a ball. Doubt is mine, but I will share it with whatever bird will wear it on her body, bare and pink. Now, what do you think? You think break of day? My door, I should unlock it, but if you should come this way and in and have a drink and dancing, dancing till the break of day, and then to bed we dance towards and tiredly kiss and roll in hay, but waking in the evening I see you left after break of day. At the break of day, I'm ending all of it. And so don't say you've had a ball. Dawn is mine, but I will share it with whatever bird will wear. On her body, bare and pink. Now, what do you think? Break of day. Bonnie Prince Billy, alias Will Oldham, it's Break of Day von dem neuen Album Ease Down the Road. Will Oldhams Karriere begann 1992. Er hat permanent unter verschiedenen Namen gearbeitet: Palace Brothers, Palace Music oder neuerdings Bonnie Prince Billy. Egal welchen Namen er gerade verwendet, seine Identität ist eindeutig erkennbar. Er kann sich nicht verstellen. Seine Songs haben zwar viele Einflüsse aus der Appalachian Mountain Folk, Country und Gospel Traditionen, aber er hatte von vornherein seinen eigenen Stil. Er kommt aus Louisville, Kentucky. Es gab immer nur eine kleine Musikszene dort. Die bekanntesten Gruppen aus der Ecke waren Slint und Squirrel Bait. Das Debütalbum von Will Oldham unter dem Projektnamen Palace Brothers entstand in Zusammenarbeit mit Brian McMahon und Britt Walford von Squirrel Bait und Slint. Das Werk hieß There Is No One What Will Take Care of You. Das Album wirkte auf mich frisch und innovativ, aber auch einsam, verlassen und depressiv. Will Oldham kam als Mensch rüber, der von unterdrückten Ängsten geplagt sei. Er beurteilt das Album etwas anders. I think we knew when we were making the record that we were making something that sounded different in some ways, but in a lot of ways I think that we felt Ich glaube, wir wussten irgendwie, dass wir was ganz anderes gemacht hatten, aber wir waren durchaus der Meinung, dass wir innerhalb einer Tradition arbeiteten und dass die Musik attraktiv war. Sagen wir es so, Wir waren sehr überrascht, dass die Leute so sehr von unserer Musik überrascht waren. Für uns war die Musik normal. Das Ziel war es, eine nette Platte zu machen. Sie sollte schmackhaft sein, wie ein Rolling Stones Album. I think we were thinking along the lines of like a Rolling Stones record. The Palace Brothers, There Is No One, What Will Take Care of You. Das war das Titelstück von dem Debütalbum. Es wird häufig darüber diskutiert, wie echt ein Künstler wirklich ist. Gelegentlich sind Künstler so offensichtlich authentisch, dass es einem fast die Sprache verschlägt. Seine ironische Reaktion gleich verrät einen gewissen Frust, dass er dazu prädestiniert sei, die ewige Underground-Kultfigur zu bleiben. I'd say it's opposite of something like Oasis, for example. Meine Musik ist das Gegenteil von Oasis, gebe ich zu, obwohl ich seit 2 Jahren ein falsches Lächeln geübt habe. Ich bemühe mich, ein bisschen gekünstelter zu werden. Ich glaube, dass man so ein größeres Publikum erreichen kann. Yeah, I think you appeal to more people that way. Will Oldham ist ziemlich schnell als Lo-Fi, depressiver Singer-Songwriter abgestempelt worden. Er hat aber seine Entwicklung durchgemacht. Was seine Musik als Handwerk betrifft, sie ist fließender und flüssiger geworden. I see losing some things and gaining more things, but definitely losing some things. But I think it's probably a lot of things that come with age and internal chemistry as much as anything else. Ich habe was dazu gewonnen und auch was verloren. Meine Entwicklung ist größtenteils vom Älterwerden geprägt worden. Es hat viel mit meiner chemischen Zusammensetzung als Mensch zu tun. Während meiner 10 Jahre als Musiker bin ich allmählich ausgeglichener geworden. Ich bin nicht mehr ganz so extrem glücklich, extrem deprimiert oder zornig. Ich habe was über Emotionen gelernt. Ich habe geübt, meine Gefühlswelt besser zu beherrschen, und das macht sich musikalisch bemerkbar. Ich kann den Verlauf eines Songs bewusst umstrukturieren. Das konnte ich früher nicht. Früher habe ich zwar bemerkt, dass mit einem Song irgendwas nicht stimmte, aber ich wusste nie warum. Ich hämmerte herum und hoffte, es würde irgendwie funktionieren. Jetzt spüre ich es, wenn ein gewisser Akkord bei einer Melodie das verkehrte Feeling vermittelt. Dann kann ich daran arbeiten, um einen neuen Akkord zu finden. Oder es liegt manchmal daran, dass der Drumpart einen Song in die verkehrte Richtung lenkt. It's because this drum part isn't moving the song in the right way. I've been with you for a fairly long time. May I call you, may I call you, may I call you mine? And you, unknown, have been with me. May it always, may it always, may it always. Please don't leave my side, remember I love you. None of what I have done wrong was really done against you. If you love me and I'm weak, then weaker you must love me more. To reinforce what's also strong in all the love we have in store. By example, you showed me living's alright. Stay here with me, stay here with me, stay with me tonight. And come with me when I go to the bedroom. And we'll play bride, and we'll play bride, and we'll play bride and groom. If you had not been born, you know, what would I be then? I would not have strength to grow and be counted among men. Please don't leave my side, remember, I love you. None of what I have done wrong was really done against you. If you love me and I'm weak, then weaker you must love me more. To reinforce what's also strong and all the love we have in store. Prince Billy, May It Always Be von dem neuen Album Ease Down the Road. Letztes Jahr gab es die erfreuliche Meldung, dass Johnny Cash das Titelstück von Will Oldhams 1999er Album I See a Darkness covern wollte. Bedeutete das für Will viele Streicheleinheiten für das Ego? In private company, I like to put on sort of a humorous facade of... In privater Gesellschaft baue ich gerne eine humorvolle, übermäßig selbstbewusste Fassade auf. Meine Antwort unter Freunden auf die Frage wäre, es gibt keinen Spielraum, um noch selbstbewusster zu werden. Diese Art, eitle Witze zu reißen, ist ein netter Zeitvertreib für mich. Well, you're my friend. And can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts. But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see. Oh no, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. No, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Johnny Cash, I See a Darkness, von dem letzten Album America 3, Solitary Man. Wir wissen jetzt, wie Will Oldham reagiert, wenn er unter Freunden ist. Aber wie wichtig war diese Johnny Cash Coverversion wirklich für ihn? Limited musical universe. I really felt strongly about that song. And I really felt strongly about it. Für die Verhältnisse meines eigenen beschränkten persönlichen Musikuniversums empfand ich sehr, sehr viel für den Song. Es ist einer der wenigen wirklich besonders guten Songs, den ich auf die Reihe bekommen habe. Ich bin vor Freude beinahe weinend zusammengebrochen, als ich Johnny Cash das Lied singen hörte. Ich arbeite so hart an meine Songs und liebe sie richtig. Ich mache mir Sorgen darüber, wie sich Eltern über ihre Kinder Sorgen machen. Das Lied I See a Darkness ist wie mein Kind. Ich hatte schon gedacht, wieso wohnt es noch zu Hause und guckt nur Fernsehen den ganzen Tag? Als ich die neue Version hörte, dachte ich, mein Baby hat Flügel bekommen und kann fliegen. Ich empfand Erleichterung und Dankbarkeit dabei. Ich weiß nicht, ob meine Reaktion eingebildet ist oder nicht, aber ich war einfach froh, dass der Song endlich mal effektiv gehört wird. Ich bilde mir nicht so viel darauf ein, weil ich weiß, dass die meisten Leute nicht danach schauen werden, wer den Song komponiert hat. Because also I know, you know, and I think this helps me think that I'm keeping my conceit in check, is that I know that most people who hear the record still won't look and see who wrote the song. Today was one where lost in thought, I really feel I am losing not an ounce of what you see in me, my lamb. If you're not with me tomorrow, that would be the worst. I'm glad I dreamed of what I dream of today, a thing was burned. Oh, all around, oh, all around, it's kept together, moving all around. Oh, all around, oh, all around, it's kept together. My brain beams, it's here it all. In living I must work to make our lives here justified and not let trouble lurk. Instead of seeing monkeys biting, I lay on the ground while my hectic traveling partner wandered all around. Oh, all around, oh, all around, it's kept together, moving on all around. Oh, all around, oh, all around, it's kept together, moving on all around. Nomadic Reverie, All Around, von Bonnie Prince Billy, von dem Album I See a Darkness, 1999. Seine Musik ist keine Popmusik im herkömmlichen Sinne. Popstars werden oft wie Fußballspiele betrachtet. Ab 30 wird es schon kritisch. Will Oldham genießt den Vorteil, dass er jetzt schon als alter Mann rüberkommen darf, was er häufig tut. Seine zeitlose Songwriter-Musik ist nicht altersgebunden. I know how big the group of people is, but who thinks I'm old and nearing the end of life, and I always have felt that way, you know. And I always just thought. Es gibt eine Dunkelziffer von Menschen, die glauben, ich sei uralt und bin fast am Ende meines Lebens angekommen. Man vermutet auch, dass ich immer so war. Ein Vorteil von dieser hirnverbrannten Vorstellung ist, dass ich fett und hässlich mit einer Glatze werden kann, ohne dass die Verkaufszahlen davon beeinträchtigt werden. Ich schreibe die Art von Songs, bei denen es keine Erwartungen gibt, was meine Erscheinung betrifft. Die Leute denken nicht, wie sieht er jetzt bloß aus? Ich muss nicht ein gewisses Image pflegen, um glaubwürdig zu sein. On my face, there is crust in my eye. There is no one in the place, but no one said goodbye. This is how I start another day in my kingdom. There is hate in my heart. This is how my day starts. There is blood on my hands from the murder of a man. This is how I start another day in my kingdom. And where is my queen? She's as gone as can be. She's a fine looking lady, and she liked to go down on me, and I liked to go down on her too. On good times there was Raj, and here you look and see, all there is me. This is how I start another day in my kingdom. This is how I start another day in my kingdom. There are good times to be had. Insane's really bad. The Lord and I agree, it's not too off to be what we are, as long as we're royalty. You fucking what's to do? You fuck. It's not your kingdom too. A King at Night von Bonnie Prince Billy von dem neuen Album Ease Down the Road. Humor ist ein wichtiger Bestandteil der Songs auf dem aktuellen Album Ease Down the Road. Aber Humor mit Verstand und Tiefgang, die Songs werden dadurch nicht trivial. Your runs are more, they have more lightness built into them, into the lyrics and into the structures of the songs, so that you could, you know, if you're inclined to do something like that, you could. Die neueren Songs haben vom musikalischen und vom textlichen her eine größere Leichtigkeit. Wenn man wollte, könnte man zum Beispiel, während man die neue Platte hört, einen großen Joint rauchen und seinen Spaß dabei haben. Wenn die Songs gut funktionieren, vermitteln sie eine Leichtigkeit wie die Marx Brothers oder Albert Brooks. Ihre Witze basieren auf der Idee, es gibt viele wichtige Dinge im Leben, aber lasst uns darüber lachen. Im Gegensatz zu der ignoranten Jerry Lewis-Variante, die aussagt, alles ist egal, also lasst uns darüber lachen. It seems to say, nothing really matters, so let's make fun of it, as opposed to everything matters, so let's make fun of it. There's one thing today, one good effort made on its way, to take in a love and pass on a feeling, a heart and chest slowly unpeeling. Lily can take her with a smile and a frown, in the room where she lives, lest I guess. She wears my favor and shows it around. Doing so, I too get blessed. Rules explode and we call her mine. And she has my baby and things are fine. She can't hold her eyes still or her voice. The wind nooses hold next still in excellent poise. Lily can take you with a smile and a half frown. In the room where she lives, blessed I guess. She wears my favor and shows it around. Doing so, I too get blessed. Jug holds a gallon and you hold my own. I hold a million in bottle and yarn. The gem isn't sacred when mother has brain. You know you told me that. And a dog, now you're laughing. The dog licks the shark dry and you're photographing. And I lick you dry until you're laughing. My fingers in your behind. I woke up fat and almost unhappy. But the bigger the laugh, the bigger the belly. And I bellow out and the whole bed it shakes. And you smile at my laugh as it rocks you awake. Bonnie Prince Billy mit Rich Wife Full of Happiness von dem Album Ease Down the Road. Oldham Songs wirken zwar oft zerbrechlich und sensibel, und das, obwohl er dazu neigt, sich etwas obszön auszudrücken, wie in dem Lied eben. Merkwürdigerweise hat man nicht den Eindruck als Hörer, dass er schockierend sein will. Warum haben solche Songs trotz allem einen dezenten Charakter? I'm a big fan of euphemism, for one. And also, I think I work over something enough times that I feel, until I feel like it's musical. Mir gefällt es, mich auf verhüllende Weise auszudrücken. Ich bearbeite meine Ideen oft genug, dass sie eine subtilere Form annehmen. Ich drücke mich zwar unverblümt aus, aber trotzdem bin ich nicht dogmatisch. Deshalb wirken die Songs doch verhalten und nicht plump. Meine Botschaften haben keinen dauerhaften Eindruck. Sie sollen wie irgendwelche katholische Gedanken funktionieren, die dir einen Moment lang Frieden schenken. Solche religiösen Gedanken vergisst man 10 Minuten später, aber sie waren für den Moment sehr wichtig, weil man für den Augenblick Ordnung in seinem Leben brauchte. But it was very important at the time, because you needed something that just said, that put things a little bit in order at that moment. Das war Will Oldham mit dem Titel Oh, Let It Be von dem Album Joya 1997. Er hat ganz schlicht unter dem Namen Will Oldham in diesem Fall gearbeitet. Der biblische Kampf zwischen Fleisch und Geist findet oft in Oldham's Songs statt. Er beschäftigt sich oft mit dem Thema Erlösung und mit dem inneren Kampf. Er ist nicht religiös, aber bekennt sich zu einer gewissen Religiosität. It probably comes from the fact that so much living or so much experience in living is going on in the mind, you know, and it's more, you know, some people, I've always, being someone who was sort of forced to do a lot of things up here rather than in real life. So viele Erlebnisse finden nur im Kopf statt. Ich war der Typ, bei dem sich gezwungenermaßen mehr im Kopf abspielte als im wirklichen Leben. Ich habe immer Menschen bewundert, bei denen die Körperlichkeit überwiegt. Geschickte Handwerke fand ich immer beeindruckend. Als Junge dachte ich immer, ich wünsche, ich könnte für den Scheiß, der mir ständig durch meinen Kopf geht, bezahlt werden. Meine spirituelle Tendenz kommt von der Erkenntnis, dass es Gut und Böse in der Außenwelt gibt. Und bei mir innen drin sieht es auch nicht viel anders aus. Ich brauche einen Weg, um seelisches Gleichgewicht aufzubauen. Deshalb habe ich eine spirituelle Logik für mich entwickelt. Durch solche Gedanken sind Weltreligionen entstanden. Man kann aber seine eigene spirituelle Logik außerhalb organisierter Religionen für sich entwickeln. In diesem Sinne, hier ist Bonnie Prince Billy von dem Album I See a Darkness von 1999 mit A Minor Place. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone and with no trace, I will be in my minor place. Well, I put the shoes in line, separate the women. As we do what we do fine, so victorious, so benign. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone with no trace, I will. Scars of last year's storm rest like maggots on my arm. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone and with no trace, I will. That all my loving can be bought was wisely in your gullet car before my loyalty you saw. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone and with no trace, I will be in my minor place. Oh, it's not a desert, nor a web, nor a tomb where I lay dead, minor in a sound alone. Yes, a clear command. I thank the world it will anoint me if I show it how I hold it. Das war Rock etc. mit einer Sendung von Paul Baskerville.